Ist die Nacht bald hin? Der Hüter aber sprach, wenn der Morgen schon kommt, so wird es noch Nacht sein. Wenn ihr schon fragt, so werdet ihr noch wiederkommen und wieder fragen. Der Hüter aber sprach, wenn der Morgen schon kommt.